Abschnitt 13 aus Herakles. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es auf LibriVox.org. Herakles von Louis Cyperus. Übersetzt von Else Otten. Kapitel 16 und 17. Kapitel 16. In Trakien, am sonnenumglühten Fuße des von leuchtendem Schneegipfel gekrönten Öta, der sich vom strahlenden Azur abhob, erstreckten sich rings um ein niedriges Landhaus, die Ländereien und Weiden, die Herakles vom Könige Zeyx zum Geschenk geboten worden waren, nachdem der Held dessen Reich von dem dreisten Räubervolk der Triopen befreit hatte. Auf den Kornfeldern fielen unter den blitzenden Sensen die gefüllten Ähren, auf den hochhalmigen Weiden grasten die üppigen, fetten, breiten Rinder. Auf den grünen Hängen der Hügel weideten Hirten und Hirtinnen, schweräutrige Ziegen und wollige Schafe, und Wohlfahrt und Üppigkeit waren ringsum, gleich als ob Demeter und Pan das Auge nicht von dem abwendeten, was dem Helden gehörte, den sie liebten. Auch des Dionysos Trauben begannen an den Weinstöcken zu schwellen, die sich um die eichenen Säulen rings um die niedrige Wohnung rankten. Und lieblich war der Anblick der ländlichen Besitzung, die einem Lusthofe des Friedens glich. Noch aus der Behausung selber, von des Herakles Lager her, war das Schreien des Helden zu vernehmen, der schwer verwundet in lange währendem Fieber sich auf dem Lager wälzte, und erfüllte das ganze Haus, und weithin trug es das Echo, wo die Mähenden entsetzt in ihrer Arbeit innehielten, und die Hirten und Hirtinnen angsterfüllt aufhorchten, wie jammernder Schrei auf jammernden Schrei folgte. Auf dem von Deianira gewebten weißen Linnen lag der Held, und sein Körper wand sich. Zerstochen war er von den giftigen Federn, welche die stymphalischen Vögel aus ihren Harpienkörpern und Geierflügeln auf ihn geschossen hatten. Im Antlitz, im Halse, im Rumpf, in den Armen, den Schenkeln, den Füßen staken die stählernen, feinen, scharfen Federn der entsetzlichen Vögel, die am See Stymphalis so Mensch wie Tier durchschossen und dann verschlangen. Herakles hatte auf des Eurystheus Befehl ihre höllische Schar bekämpft, doch dann hatte Iolaos den Helden ohnmächtig und durchschossen über die Vorderwand des Wagens legen und ihn nach Trakien führen müssen. Abgesandte hatten die Leichen der Riesenvögel, 300 an der Zahl, nach Mykene geführt, wo Eurystheus, als er ihren Zug erscheinen sah, in ein unterirdisches Gewölbe geflohen war. Heulend schrie der Held auf, während ihn das rasende Fieber schüttelte. Die Klauen des Löwen in meinen Rippen und sein flammender Atem, den er mir in die Augen fauchte, war so feurig nicht wie diese Federn, Deianira. Deianira, hilf mir! Zieh mir die brennenden Pfeile heraus. Die Bisse der neun Hydra-Rachen, die tiefbohrenden Hauer des Ebers verwundeten nicht so schmerzend mein Fleisch. Deianira, Deianira, warum ziehst du mir nicht rascher die Pfeile heraus? Deianira indessen, von ihren Frauen umringt, zog behutsam Pfeil um Pfeil heraus und sprach tröstend: Habe Geduld, mein Gemahl. Sieh, ich ziehe dir die Federn alle heraus, und alsbald salben wir die Wunden mit dem kräftigen Balsam, der lindert und heilt. Wenn wir nicht so vorsichtig wären, o Herakles, würden wir dich wohl gar töten. Habe Geduld, mein Gemahl. Sieh, wiederum zieh ich dir einen stählernen Pfeil aus der Brust, und das Blut fließt auf dein Lager herab. Habe Geduld, mein Gemahl, dann werden wir dir den so schwer verwundeten Körper heilen. So tröstete und salbte die Frau, die geschickte Deianeira, die Schwester von Herakles' Freund Meleagros, die er von dem Drängen ihrer vielen Freier und Feinde befreit und geehelicht hatte, weil sie ihn liebte. Und sie liebte ihn so sehr, dass sie sich nicht fürchtete, wenngleich sie von der Megara entsetzlichem Ende wusste und von dem ihrer Söhne und Töchter, und wenngleich sie um das fürchterliche Ende der Alkmene wusste, die gleich jenen allen von Herakles in blinder Wut, die Hera ihm eingab, erschlagen worden war. Sie liebte ihn so sehr, dass sie ihm nach Thrakien gefolgt und die Gebieterin seines Hauses geworden war. O, sie liebte ihn, den unüberwindlichen Überwinder des Löwen, der Hydra, des Ebers, den sanften Jäger der zarten Hirschkuh, um die Artemis gezittert hatte, so wie die Hirschkuh dem Herakles, frei neben seinem Wagen hereilend, bis nach Mykene gefolgt war, wo das Volk herbeiströmte, um den Liebling der Göttin zu bejubeln. So war die zarte, sanfte Deianeira dem Herakles als treue Gattin nach Thrakien gefolgt, von seinem ganzen Volk, den Landbauern und Hirten und Hütern, bewundert, geliebt und verehrt. Und als er gegangen war, um die stymphalischen Vögel auszurotten, hatte sie in dem Heiligtum, das der Artemis geweiht war, die reichsten Opfer dargebracht und die hehre Göttin angefleht, sie möge ihren Schutz dem angedeihen lassen, der zu dieser entsetzlichen Jagd auszog. O, wie hatte sie gejubelt, als der getreue Iolaos ihn nicht tot zu ihr zurückbrachte, wie sie gefürchtet hatte, sondern nur durchstochen von den stählernen Federn, die gleich scharfen Pfeilen von den entsetzlichen Vögeln abgeschnellt worden waren. Hatte sie nicht in weiser Voraussicht schon nach der Vorschrift der Artemis-Priester den Balsam bereitet? Hatte sie nicht in weiser Voraussicht ihm das weiße, von ihren lieben Händen gewebte Linnen über das Lager gebreitet? Und bei jedem giftigen Pfeil, den sie herauszog, bei jeder klaffenden Wunde, die sie auswusch und mit dem duftenden Balsam bestrich, jubelte es freudig in ihrem Herzen auf, weil sie ihm wieder etwas vom Leben zurückgeben durfte. O, über die Freude und das selige Glück, als er nun still wie ein Toter und so bleich dalag, so bleich, so blutleer das sonst so kräftig gebräunte blühende Antlitz und die schwellenden, bronzefarbenen Glieder, aber ohne noch eine einzige jener stählernen Federn in seinem Fleisch zu spüren. Und als sie ihm nun den ganzen starken Körper, so wie die klagenden Nymphen des Adonis zarten Leib, mit Balsam bestrichen und gesalbt hatten, nachdem die Frauen sich mit ihren Schalen und Kannen und Tüchern zurückgezogen hatten, wachte nur sie allein noch an seinem Lager in einem maßlosen Glück darüber, dass sie ihn gerettet hatte, und betend kniete sie an dem Fußende des Lagers nieder und küsste behutsam, auf dass sie ihn nicht störe, die Wunden an seinen Füßen. Kapitel 17. Es waren liebliche Sommertage. Draußen auf dem breiten Rasenlager ruhte Herakles, und seine Augen gingen sinnend über die Lande. Das rote Fell hing an der Pforte des Hauses bei Bogen und Köcher, und die Keule war gegen den Pfosten gelehnt wie ein junger Freund, der Wache hielt. Zwischen den laubgeschmückten eichenen Säulen, inmitten der spinnenden, trakinischen Frauen, saß Deianeira mit ihren Jungfrauen am Webstuhl und ihre Gesänge wechselten mit den aus der Ferne tönenden Liedern der Hirten und Hirtinnen ab, die ihre Herden an den Hügeln weideten. Auf der Weide vor dem Hause tummelten sich die zwei weißen wilden Rosse, trabten hintereinander her, wälzten sich auf dem Rücken durch die wogenden Halme, indes Iolaos die Flöte spielte. Des Helden Sonnenaugen gingen über seine Herden hin, über die schweräutrigen Ziegen und die wolligen Schafe, die üppig fetten, breiten Rinder, über all das üppige Vieh, das die Bewohner des lieblichen Nemea, des fruchtbaren Lerna, des glücklichen Arkadiens, der zu neuem Glück erstandenen Landschaft um den See Stymphalis, ihm voller Dankbarkeit geschenkt hatten, und erzählte sie und fand, dass er reich sei und dass sein Besitz im Reiche des Königs Zeyx vor Eurystheus sicher sei. Es waren liebliche Sommertage, einer folgte dem anderen, und Herakles fühlte, genesend, wie von Tag zu Tag seine Kräfte wuchsen. Eingerieben mit dem köstlichen Balsam, mit der heiligen Salbe der Artemis selber, die den Wunden der Jäger wohltätig ist, schien er jetzt bei all seiner männlichen Schönheit jugendlicher, nun er sich mit den trakinischen Jünglingen messen wollte, bevor er wieder vor Eurystheus hintrat. Mit den kräftigen jungen Männern, die ihn ehrfurchtsvoll bewunderten, wetteiferte er in ihren Spielen. Er spannte den Bogen und warf den Speer, er rollte den Diskos und lief um die Wette mit ihnen über den langen Weg. Oder er rang mit den Stärksten, und die Greise und Frauen und Kinder eilten herbei, um ihm zuzuschauen, und lachten freudig auf, wenn er siegte, und keiner war unter den Besiegten, der eifersüchtig auf Herakles gewesen wäre, denn eines jeden Niederlage galt schon als eine Ehre, weil Herakles ihn dazu auserkoren hatte, sich mit ihm zu messen. Und inmitten des Glücks dieser lieblichen sommerlichen Tage überfiel den Helden, während er, genesen und jugendlicher geworden, jeden Tag an Kräften zunahm, oftmals eine unüberwindliche Wehmut. Und dann irrte er durch die Wälder und suchte die Einsamkeit und grübelte traurig vor sich hin. Und ohne Blick für das, was er besaß, trauerte er um das, was er verloren, um alles, was er verloren hatte, um die herrlichen Rechte des Göttersohnes, die ihm Heras unversöhnlicher Hass entrissen, um seine Mutter, die er in seiner tollen Wut, um seine erste Gattin, seine Söhne und Töchter, die er in Raserei alle erschlagen hatte. Und trotz allem, o Götter, fürchteten sie ihn nicht, Deianeira und all die anderen, die ihn in seinem neuen Glück und seinem neuen Reichtum umringten, fürchteten ihn nicht, sie liebten ihn. Doch was würde werden, wenn die grausame Hera ihm von neuem das Hirn erhitzte und ihm die Sinne verwirrte, bis sie erkrankten? Was sollte werden, wenn er von neuem die Keule oder die Streitaxt ergriffe und schwänge, um sie besinnungslos herabsausen zu lassen? Oder wenn er die treue, zärtliche Deianeira erwürgte, so wie er Megara erwürgt hatte? Konnte einer, den der Hass der Göttin verfolgte, des kommenden Tages, auch nur eines einzigen Augenblickes gewiss sein, wenn einmal der anderen Götterliebe nicht über ihm wachte? Jetzt war er genesen, gesundet. Jetzt war er wieder kräftig, und das fünfte Werk war zu seiner eigenen Verwunderung vollbracht. Bei welchem Werke würde er unterliegen? Bei dem allerletzten, dem zehnten, um dann mit ewiger Schmach beladen, auf ewig in des Tartaros ewige Finsternis herabzusinken? In der Nacht irrte er am Waldsaum entlang, und in dem matten Schein der Nacht sah er seine Besitzungen, die sich weithin erstreckten, in lieblich wohltätigem Schlummer liegen. Und als er sich seinem Hause genähert hatte, sah er auf der Schwelle seine zarte, weiße Frau, die ihm die Arme entgegenstreckte und ihn mahnte, zur Ruhe zu gehen. Und wie er in ihren Armen ruhte, fürchtete er, dass sie einmal nicht mehr liebe, sondern den Tod von ihm empfangen könnte, sie, die ihn mehr liebte als ihr eigenes Leben. Ende von Abschnitt 13.